In West-Duitsland is in de afgelopen jaren een onderzoeksstroming op gang gekomen die de periode van het nationaalsocialisme, anders dan voorheen, benadert als een proces met twee facetten. Aan de ene kant een dynamische modernisering en aan de andere kant een systematische vernietiging en uitroeiing. Kort gezegd, we kunnen Auschwitz niet zonder de autobaan denken. Terecht of niet worden de resultaten van dit historisch onderzoek gelabeld als de Hamburgse school. De plaats waar het Instituut für Sozialgeschichte gevestigd is. De naam Karl-Heinz Roth en het kwartaalschrift 1999 zal menig een wellicht wel wat zeggen. Aan dit instituut is ook het onderzoek te danken naar de rol van de Deutsche Bank, Daimler Benz, de dwangarbeiders en de gezondheidspolitiek van de nazi's. Al sinds het bestaan van de Hamburgse school is er ook sprake van een Berlijnse afdeling die minstens zo belangrijk is. Ook zij hebben een eigen publicatieorgaan, de Beiträge zur Nationalsozialistischen Gesundheit und Sozialpolitik. Die wordt uitgegeven door Roodboeg Verlag, ook in Berlijn, en ook wel Beiträge wordt genoemd. De historicus Guts Ali, die in het verleden over psychiatrie schreef, speelt daarin als redacteur een belangrijke rol. Samen met Karl-Heinz Roth publiceerde hij in 1984 een boek over de volkstellingen die de nazi's in Duitsland lieten doorvoeren. Hierna ging Guts Ali samen met de historica Susanne Heim door in de richting van de fascistische bevolkingspolitiek. Na jaren van onderzoek in vooral Poolse archieven hebben zij onlangs hun onderzoek afgesloten en een waarachtig standaardwerk gepubliceerd waarin hun stellingen worden gedocumenteerd. Dit boek heeft als titel Voordenker der Vernichtung en heeft als ondertitel Auschwitz en de Duitse plannen voor een nieuwe Europese orde. Het is uitgekomen bij Hofmann und Kamper 1991. Deze maand uitgekomen. En dit boek, Voordenker der Vernichtung, zal in dit interview, wat je nu kunt horen met Guts Ali, centraal staan. In dit boek komen de bureaucraten aan de orde die de Holocaust op de achtergrond mogelijk hebben gemaakt. Ali en Heim concentreren zich in dit boek niet op de laatste fase van de vernietiging van het Europese Jodendom, de selectie, het transport en de gaskamers, maar kijken naar de plannenmakers die in de jaren 38 tot 42 de bevolkingspolitiek uitdachten. Al in de jaren 20 en 30 had de demografie zich wereldwijd gebogen over de vraag wat er gedaan moest worden tegen de zogenaamde overbevolking in Polen, Rusland en andere Oost-Europese staten. Eind jaren 30 ontwikkelen jonge Duitse planologen een moorddadige negatieve bevolkingspolitiek, zoals zij dat noemen. In tijden van crisis en oorlog zien zij hongersnood en massamoord als reële oplossingen voor om de economische verhoudingen te moderniseren. Een enthousiaste en ambitieuze groep wetenschappers en ambtenaren zet zich in diverse instituten aan de plannenmakerij om in de zogenaamde Ostgebieden onteigeningen en geplande honger door te voeren, zodat volksverhuizingen op gang gebracht kunnen worden en de nutteloze meeeters, zoals zij dat noemen, plaats kunnen maken voor gezonde arbeidskrachten. Het uitroeien van Joden staat in deze demografische schetsen bovenaan de lijst. zeer vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat Ali en Haim moorddadige karakter eigenlijk niet willen kenschetsen als klassiek antisemitisch. Dat zijn ze sowieso. Maar niet op de ouderwetse paranoïde manier als de klassieke nazi-ideologen dat uitdroegen. Ali en Haim tonen aan dat de Holocaust die nog moest komen rond 1941 in een groter geheel past. Auschwitz, dat door velen gezien wordt als een begrip dat alle verstand te boven gaat, is in de plannen van de bevolkingspolitici onderdeel van een veel grotere moordoperatie die tot doel had Oost-Europa radicaal omver te ploegen, zodat een sociaal-economische kolonie van het Duitse Rijk zou ontstaan. Om dat te bereiken moest allereerst de bevolkingssamenstelling en grootte radicaal veranderd worden. In het komende interview ga je dus luisteren naar het gesprek wat ik met Kut Ali had in Berlijn. En als eerste vroeg ik aan Kut Ali hoe het kan dat het fascismeonderzoek eigenlijk aan de ene kant zich weinig buigt over essentiële bronnen en aan de andere kant in Duitsland erg veel op dit gebied gepubliceerd wordt. Ja, das ist ja jetzt, das ist ganz unterschiedlich, also die Tendenzen, die wir jetzt in der Bundesrepublik haben. Also ich denke, es sind in den letzten 10 Jahren sehr bedeutende und wichtige Bücher erschienen, also die das Verständnis auch in der Breite der deutschen Bevölkerung für diese Zeit, also jetzt meine ich nicht das positive Verständnis, sondern das Verstehen, also ganz wesentlich entwickelt haben. Ja, das sind grundlegende Arbeit über Zwangsarbeiter, das sind Arbeiten über die deutsche Außenpolitik, das sind sehr wichtige Arbeiten über die Art und Weise der deutschen Kriegsführung, die in dicken Bänden erschienen sind, und das sind diese Quelleneditionen, wie wir sie machen, die aber auch an einzelnen Universitäten inzwischen gemacht werden, sehr viele lokalgeschichtliche Studien. Das ist wichtig. Gleichzeitig verwässert sich das auch etwas. Das heißt, es gab ganz viele breite Initiativen, so vor Ort und an einzelnen Fällen, einzelnen Krankenhäusern und so weiter, die Geschehnisse im Nationalsozialismus zu untersuchen. Insgesamt lief das unter dem Stichwort auch Alltagsgeschichte. Und das führt dazu, dass man die zentralen Strukturen der Herrschaft auch wieder aus dem Auge verloren hat. Hier ist auch eine gewisse Form der Verdrängung, die wieder stattfindet, meiner Ansicht nach. Die sehr starke lokalgeschäftliche, geschichtliche Struktur, Untersuchung, also Untersuchung einzelner Ereignisse, führt eben dazu, dass man den Blick für das Ganze und seine Folgen außer Acht lässt, dass das Moment der individuellen Schuld dann eher zu stark in den Vordergrund kommt, also von einzelnen Bürgermeistern, Funktionären in einzelnen Gemeinden und so weiter, und das gesamte Funktionieren zurücktritt. Ich sage manchmal sarkastisch, jedem Dorf sein Lager. Das ist sozusagen die Tendenz auch, die man in der Breitenforschung inzwischen beobachten kann, wo dann der Gesamtzusammenhang verloren geht. Aber wir machen die Beiträge mit dem erklärten Ziel, dass wir immer wieder die zentralen Institutionen in den Mittelpunkt rücken. Und wir haben dabei die Absicht, dass diejenigen, die regionalgeschichtlich und lokalgeschichtlich forschen, sich daran auch orientieren können und dadurch dann den Rahmen für ihre Arbeiten verbessern können. Das ist eigentlich eins der Ziele, das wir mit unserer Reihe haben. Und deswegen wir so viel Wert darauf legen, dass immer die in Berlin angesiedelten zentralen Institutionen des Deutschen Reiches nicht außer Acht gelassen werden. Een van de methoden die Kut Ali en Susanne Haim gebruiken bij hun onderzoek is de zogenaamde Täterbiografie. Daar wordt de carrière van een bepaalde ambtenaar beschreven in de jaren 20 en 30. Dan zijn de meesten nogal jong. En dan wordt gekeken wat ze tijdens het Nationaal Socialisme gedaan hebben. En meestal volgt er daarna een schokkende rij feiten wat deze mensen nog allemaal hebben uitgespookt in de jaren 50 en 60 na de Tweede Wereldoorlog. En ik vroeg Guts Ali wat eigenlijk een theta-biografie is. We hebben deze theta-biografische ansatz, also indem wir die Karriere einzelner Funktionäre auf der mittleren Ebene meistens im Nationalsozialismus verfolgen. Den würde man eigentlich systematisch unter den historiografischen Hilfswissenschaften oder so einordnen. Das heißt, wir sehen darin keinen Selbstzweck, sondern ein Mittel, das zur Bearbeitung der NS-Geschichte zwingend nötig ist. Und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal ist es inhaltlich so, dass die mit dieser explosiven Entwicklung des Nationalsozialismus in Deutschland, ja, und mit seiner ständigen Expansion, Aggression nach außen, aber natürlich selbstverständlich auch Aggression nach innen, ja, dass es da in der Tat erstaunlich ist, welche Karrieren die Menschen im Laufe dieser 12 Jahre gemacht haben. Es ist einfach verrückt, ja. Also dass Leute, die 1933 arbeitslose Studenten waren, die irgendwelche kleinen Vereine gegründet haben, um sich über Wasser zu halten, herrschen 10 Jahre später über 20 Millionen Menschen. Und dieser Prozess, denke ich, ist für den Charakter und die innere Struktur des Nationalsozialismus sehr wichtig. Wir gehen davon aus, dass die Beschreibung dieser Elite, neuen Elite im Nazireich, dass die einen Schlüssel gibt, um die Dynamik dieser 12 Jahre zu verstehen. Wir gehen davon aus, dass es die jüngste und eigentlich flexibelste Elite war, die in Deutschland jemals zur Macht kam. Das heißt, es waren junge Akademiker, die praktisch von der Universität weg mit ihren ganzen Flausen und Utopien im Kopf und mit ihren Vorstellungen, wie soziale Verhältnisse optimiert werden könnten, direkt an die Macht kam, ohne Brechung, ohne den Zwang zum Kompromiss und von Jahr zu Jahr mehr davon verwirklichen konnten. Und dass das Verhältnis zwischen theoretischer Arbeit und praktischer Umsetzung im Nationalsozialismus eben gefährlich eng war. Und von daher ist es einfach wichtig und in den Ergebnissen oft genug erstaunlich, die Karrieren dieser Leute genau zu verfolgen. Wir können ja mit diesem Mittel herausfinden, dass also zwischen den Entjudungsstrategien im annektierten Wien und denen im Generalgouvernement und an anderen Orten ganz direkte persönliche Beziehungen bestehen, indem Leute also über diese Karrieren Stationen gemacht haben und ihre Konzeption von Hamburg nach Wien transportiert haben, sie dort radikalisiert haben, dann nach Krakau kamen und sie in einem nächsten Schritt weiterentwickelt haben. Das ist also, denke ich, auf der einen Seite wichtig. Das andere Problem ist, dass das, was wir beschreiben, also diese Begründung der Vernichtungspolitik und des Völkermords an vielen Millionen Europäern in diesen Jahren, dass es da einen riesigen Mangel an Dokumenten gibt. Ganz viele Dokumente sind von den Nazis selber vernichtet worden in den letzten Monaten des Krieges. Das ist allgemein bekannt, dass auf allen Höfen deutscher Behörden die Akten brannten. Es gab sehr früh zentrale Erlasse dazu. Es gab die geheime Reichssache, die sofort nach der Lektüre vernichtet werden musste. Und sehr vieles ist damals, wie natürlich noch mehr heute, mündlich geschehen. Das heißt, das Telefon war ja schon erfunden. Und ganz viele zentrale Entscheidungen sind mündlich getroffen worden. Und weil hier in diesen Bereich der zentralen Entscheidung über die Völkermorde in Europa man davon ausgehen muss, dass 95-98% der interessanten Dokumente fehlen, vernichtet worden sind. Man also im Grunde ganz viele Entscheidungsschritte nicht weiß, ist es sinnvoll und notwendig, über die Karrieren derer, die möglicherweise daran beteiligt waren, über die Art und Weise ihres Zusammenwirkens, über das, was man über ihre Treffen, über ihre sonstigen Publikationen und Tätigkeiten, die sozusagen am Rande dieser zentralen Entscheidung betrieben haben, das genau zu rekonstruieren und von dort aus Rückschlüsse zu ziehen. Deswegen ist es notwendig, die Karrieren in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist aber auch deswegen naheliegend und wichtig, weil ein großer Teil der Nazi-Verbrechen ja individuell aufgearbeitet wurden mit den Mitteln der Justiz. Die große Dokumentenedition dazu erscheint ja typischerweise in Amsterdam und nicht in Berlin. NS-Justiz. Und das heißt, hier ist der Zugang über die Akten ein personengebundener Zugang bei den Verfahrensweisen der Justiz. Das trifft auch zu für das Berlin Document Center. Auch hier sind ja Personaldossiers angelegt worden. Und das trifft auch zu für die entsprechenden Arbeiten der früheren DDR, die also über das Braunbuch die Namen von mehreren Millionen Nazitätern katalogisiert haben. Es macht also auch von der nachträglichen Aufbereitung des Materials hier Sinn, biografisch vorzugehen. Natürlich wirft man uns manchmal vor, wir würden sozusagen nicht mit historiografischen Mitteln, sondern mit kriminalistischen arbeiten. Ja, man wirft uns vor, wir würden falsche Kontinuitätslinien ziehen. Aber natürlich, die täterbiografische Analyse legt das nahe. Und das ist ja auch interessant und erklärt etwas für den Nationalsozialismus. Das heißt, wenn wir untersuchen, etwa bei einem Mann wie Kristaller, er war vor dem Nazireich in der SPD, dann hat er am Generalplan Ost mitgearbeitet unter Konrad Meyer und nach dem Krieg war er in der KPD und hatte deswegen unter Adenauer Berufsverbot. Das sind Karrieren, die das Bild vom rechtsradikalen, braunen Nazi-Ideologen relativieren. Und das ist auch ein Ziel unserer Arbeit, weil wir glauben, dass eben diese rechtsradikalen, braunen Nazi-Ideologen, die es zweifelsohne gab, ja, dass die aber nicht bewirkt haben, dass sich das System so lange stabil halten konnte und so lange also derartig expansiv, modernisierend und mörderisch zugleich wirksam werden konnte. Man muss die Synthese und die Symbiose bestimmter Synthese bestimmter Linien in der deutschen Entwicklung beschreiben und auch im Zusammenwirken einzelner sehr, sehr unterschiedlicher Menschen, die daran beteiligt waren. Und dann erkennt man etwas, was die das sonstige Aufzeigen der Karrieren in der Nachkriegszeit betrifft, hat das in Deutschland heute keine besondere Bedeutung mehr. Die Leute sind entweder tot oder in Pension oder sehr alt. Das hat viel von der Sprengkraft verloren, die es vor 20 Jahren gehabt hätte. Nun gibt es aber noch diesen Fall Meinhold. Ist das eine Ausnahme? In gewisser Weise ja. Ja, also einer in derjenigen, mit denen wir uns am letzten längsten beschäftigt haben, war Helmut Meinhold, war Regierungsberater in Krakau unter Frank und war dann nach dem Krieg der wichtigste sozialpolitische Berater aller Bundesregierungen, die wir bisher hatten. Das heißt von Adenauer über Willy Brandt, Helmut Kohl Helmut Schmidt bis hin zu Helmut Kohl. Er ist vor 3 Jahren von diesem Amt zurückgetreten, aber nur aus Altersgründen, aus keinem anderen Grund. Und wir haben bei dieser Gelegenheit veröffentlicht, was er im besetzten Polen an Expertisen geschrieben hat, an Vorschlägen für Massenumsiedlungen und der Begründung auch, die er geschrieben hat, also um die Juden dort auszusiedeln und so weiter. Das hat einen ganz begrenzten Wirbel in der Bundesrepublik erzeugt, hat aber leider nicht verhindern können, dass ihm der Bundespräsident von Weizsäcker in Kenntnis dessen, was wir geschrieben haben, denn wir haben es extra der Ordenskanzlei hingeschickt, und die Grünen haben das auch gemacht, in Kenntnis dessen dann doch noch das Bundesverdienstkreuz verliehen hat für seine langjährige Tätigkeit für die verschiedenen Bundesregierungen. Interessant ist natürlich auch die inhaltliche Kontinuität bei einem Mann wie Meinhold. Und zwar ist es keine inhaltliche Kontinuität, die man sich jetzt als platte Nazi-Kontinuität vorstellen darf. Ich glaube, Meinhold, soweit wir das nachprüfen konnten, war nie Mitglied der Nazi-Partei. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, war ein wichtiger Berater in der Regierung Frank im besetzten Polen. Er hat dort Ideen entwickelt für die Modernisierung und Neustrukturierung Polens, für die Rationalisierung der Landwirtschaft, für die Industrialisierung, aber auch eben für die Entvölkerung des Landes, teilweise Entvölkerung. Dieser Mann ist nach dem Krieg als Wirtschaftswissenschaftler in die Sozialpolitik gegangen und hat sich eigentlich beschäftigt, das ist sein Lebenswerk, mit dem Zielkonflikt, der überall besteht zwischen Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik. Ja? Und die Bewältigung dieses Zielkonflikts ist natürlich auch ein Versuch, den die narzisstische Gesellschaft gemacht hat. Die narzisstische deutsche Gesellschaft hat versucht, diesen Zielkonflikt auf dem Rücken anderer Menschen, auf dem Rücken besetzter Länder und sozusagen über Massengräber zu lösen. Von diesen Methoden hat ein Mann wie Helmut Meinhold natürlich nach 1945 Abstand genommen. Jedenfalls begrenzt. Aber das Ziel, diesen Zielkonflikt zu lösen, blieb weiterhin bestehen. Und da kommt natürlich in seiner Tätigkeit etwas, wird weiter transportiert, was auch mit den zentralen Kräften der nationalsozialistischen deutschen Gesellschaft zu tun hat. Das heißt, es wird aber mit anderen Methoden, natürlich mit sehr viel besseren, mit menschlichen Methoden, mit demokratischen, mit akzeptablen Methoden auch gelöst. Aber dennoch ist dieser Hintergrund für die Analyse auch der Gegenwartssituation in der Bundesrepublik wichtig. Und was ein Mann wie Meinhold geleistet hat, ist der Versuch, dass man die unterschiedlichen Interessen der Gesellschaft, wie sich, sagen wir mal, in Gewerkschaften und Arbeitgebern darstellt, neutralisiert über den Sachverstand der Wissenschaft, über wissenschaftliche Vorgaben. Und das eigentlich hat er bis zu einem gewissen Grad auch in der Regierung Frank gemacht. Mit anderen Zielen, unter anderen Rahmenbedingungen, aber im Kern ist da etwas gleich geblieben. Und so ist der Sozialbeirat der Bundesregierung unter seiner Regie zu einem Gremium geworden, in dem solche Konflikte neutralisiert und ausgetragen wurden. Und er hat natürlich dazu beigetragen, auch, dass wir diese lange Periode relativer sozialer äußerer Konfliktlosigkeit hatten und auch relativer Prosperität. Das muss man sehen. Das Geheimnis des Sozialbeirats ist, auch in dieser Weise wird hier Narzisstisches weitergetragen, ist, dass er in absoluter Geheimhaltung tagt. Bis heute ist nicht ein einziges Protokoll dieses Beirates zugänglich. auch nicht für Parlamentarier. Das ist geheimer als die Geheimdienste. Und dass die Sozialpartner, in Anführungszeichen, die Ministerialbürokratie und die Wissenschaft an einem Tisch beraten, wie bestimmte Zielkonflikte gelöst werden können. Und da sind sehr früh sehr weitreichende Vorschläge entwickelt worden. Das sind Dinge, die dann oft erst 10 Jahre später in die politische Diskussion kommen. Die Geheimhaltung ist übrigens besonders wichtig für die Gewerkschaftsfunktionäre, die daran beteiligt sind. Die müssen nämlich sozusagen geschützt werden vor ihrer eigenen Mitgliedschaft, dass sie sich in diesen Gremien den höheren Einsichten der Wissenschaft beugen. Meinhold hat dann auch diese ganze Tarifpolitik in der Bundesrepublik entschärft, und zwar als Schlichter in Tarifverhandlungen. Er hat die sogenannte Meinholdsche Marge entwickelt. Das geht ganz einfach, ja. Aber das ist im Grunde bis heute akzeptiert und vielleicht auch in anderen Ländern. Die sagt, Lohnzuwächse werden nicht einfach im gewerkschaftlichen Kampf ausgehandelt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern das kann man im Grunde wissenschaftlich berechnen, was erforderlich ist. Und das ist dann die Grundlage für den Kompromiss, der nach einigem Theater, das alle Menschen brauchen, herauskommt. Den kann man aber vorher berechnen, diesen Kompromiss. Und das wird auch heute so gemacht. Und die Meinholdsche Marge rechnet zusammen einmal die Inflationsrate, das sollen die Arbeiter sowieso kriegen, und zum anderen den Produktivitätszuwachs, den objektiven. Beides zusammen gibt dann die prozentual gerechtfertigte Lohnerhöhung. Und das liegt im Grunde vor den Tarifverhandlungen fest und ist dann auch das Ergebnis. Mach mit mir, was du willst! Mach mit mir, was du willst! Mach mit mir, was du willst! Je luistert naar een interview met de Berlijnse historicus Guts Ali. En ik vroeg hem waarom zijn historisch onderzoek geen rol heeft gespeeld in de historische strijd van de afgelopen jaren. Ja, de historische strijd beweegt zich ja völlig jenseits unseren Überlegungen. Da geht es ja im Grunde um moralische Grundsätze. Die einen sagen, der Holocaust ist vergleichbar, er ist relativierbar gegenüber anderen geschichtlichen Ereignissen, er ist möglicherweise von diesen, also bei Nolte gemeint Stalin, sogar beeinflusst und gefördert worden. Und die anderen sagen, das ist einmalig und diese Einmaligkeit darf nicht in Frage gestellt. Einzigartig und diese Einzigartigkeit darf nicht in Frage gestellt werden. Das ist insofern erstmal ein Streit, der auf beiden Seiten überhaupt nicht um Fakten geführt wurde, ja, sondern auf beiden Seiten geführt wurde im Grunde um moralische Imperative. So. Das ist ganz klar. Da waren auf der, von mir natürlich auch, mit der Seite, mit der ich natürlich auch sympathisiere, also den Leuten um Habermas und anderen, waren Leute dabei, die sehr wenig vom Nationalsozialismus verstehen, die sehr schlechte Arbeiten geschrieben haben. Auf der anderen Seite waren Leute wie Hillgruber führend, die ausgezeichnete Arbeiten geschrieben haben, hohes empirisches Wissen haben, auf die man auch überhaupt nicht verzichten kann. Und das Ergebnis ist für die Geschichtswissenschaft in der Bundesrepublik natürlich eher negativ, weil es so eine Polarisierung mit sich gebracht hat, die eigentlich vom Gegenstand und von dem, was erforderlich wäre, nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Also in diesem Zusammenhang haben unsere Thesen zunächst mal überhaupt keine Rolle gespielt, denke ich. Ganz anderer Punkt ist, dass die an den Universitäten und über die Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft betriebene Forschung zum deutschen Nationalsozialismus im Grunde ohne Zentrum ist. Das heißt, dass es niemanden gibt oder sehr wenige, die Diskussionen anzetteln könnten um den Charakter dieser Herrschaft. Und das merkt man daran, also ich halte das für einen ziemlich sicheren Indikator, wie viele Sammelbände plötzlich veröffentlicht werden. Das heißt, es werden überall Kongresse zum so und so vielten Jahrestag veranstaltet und anschließend erscheinen Sammelbände und damit ist das Thema dann auch abgehakt. Das heißt, das sind bis zu einem gewissen Grad Pflichtübungen, das sind Profilierungen einzelner Leute, aber es ist eigentlich keine wirklich gemeinsame Diskussion im Gange über den Charakter dieser Herrschaft. Es herrscht daran Desinteresse, das ist völlig desperat und zersplittert, was hier so in der Forscherwelt passiert. Und das hat natürlich auch Gründe in der inneren Struktur. Das heißt, das ist an einzelnen Universitäten, die Leute wollen sich gegenseitig nicht wehtun. Sie haben Thesen, an denen sie seit 20 Jahren schon hängen und die werden sie vermutlich mit ins Grab nehmen. Das ist also eine merkwürdige Situation in der Bundesrepublik, von der ich mir auch nicht vorstellen kann, dass wir sie überwinden werden, ja. In het boek van Götz Ali en Susanne Heim, Voordenker der Vernichtung, speelt het begrip overbevolking een belangrijke rol. Ik vroeg Götz Ali wat dat begrip precies te betekenen had en in hoeverre dat verwijst naar een reëel probleem of naar een psychologische staat van deze nazi-bureaucraten die overal te veel mensen zagen die niets zaten te doen en die maar uit de weg geruimd moesten worden. Also die Überbevölkerungstheorie hat natürlich nichts damit zu tun, wie viele Menschen pro Quadratkilometer leben tatsächlich, sondern es geht immer im Verhältnis zu den Ressourcen, ja, wobei die Ressourcen nicht nur das Materielle sind, sondern was die Leute arbeiten können, was sie verkaufen können. von daher berechnet sich Überbevölkerung. Das heißt vereinfacht ausgedrückt, in der Sahara ist pro Quadratkilometer ein Mensch Überbevölkerung und Manhattan ist pro Quadratkilometer mit 50.000 Menschen gut mäßig bevölkert, ja, im Sinne dieser Theorie. Das heißt, dass immer nur auf den Zusammenhang zwischen Ressourcen und auch der Realität ihrer Ausbeutung und Verwertungsmöglichkeiten ankommt. Und dasselbe gilt natürlich für Holland. Wir alle wissen, dass es ein dicht bevölkertes und hochentwickeltes Land ist und dass es den Leuten gut geht und dass es nicht zu viele sind. Aber die haben natürlich auch im Laufe ihrer Geschichte dieser Situation Rechnung getragen. Das heißt, es werden dort Produkte gemacht, die arbeitsintensiv sind. Es wird keine Landwirtschaft gemacht, die also besonders extensiv ist, sondern ganz intensiv und so weiter, sind bestimmte Produkte. Und dazu muss man erst einmal hinkommen. Ja, das sind langwierige soziale und ökonomische Prozesse, die ja nicht von heute auf morgen gehen. Aber im Übrigen hat sich natürlich Holland auch in den 30er Jahren mit diesem Problem der Überbevölkerung für sich beschäftigt. Die Zuiderzee-Absperrung ist ein ganz typisches Projekt jener Jahre der inneren Kolonisierung. Das sieht man bis in die Architektur des Staudammes hinein, dass es sozusagen im faschistischen Kontext, ja, des damaligen Europa steht. Und die deutschen Planer der inneren Kolonisierung, also der Verbesserung der eigenen Ressourcen, haben die natürlich auch sehr stark an sowas orientiert. Das heißt, dieses Projekt wurde in Deutschland sehr begrüßt und gefeiert als eine mutige holländische Großtat. Das sagt nun gar nichts dagegen oder dafür, aber so viel nur zu Holland. Nun ist das Problem so, dass in Westeuropa der Prozess der Industrialisierung verhältnismäßig glatt ging. Verhältnismäßig. Das heißt, in einer bestimmten Periode der Entwicklung wurde der Bevölkerungsabschuss, Überschuss auf dem Land abgesogen in die Städte, durch mit unglaublichen Armuts- und Elendserscheinungen, und die Industrie hat sich dort relativ rasch entwickelt. Das industrielle Kapital wurde im Grunde akkumuliert aus den agrarischen Überschüssen auf dem Land. Und dann gab es natürlich Menschen und Regionen in ganz Westeuropa, die diesen Prozess, an diesem Prozess nicht gleich den Anschluss gefunden haben, wo ein unheimliches Elend in diesen Jahren entstand. Und das sind die Regionen, sozusagen, aus denen sich heute die nordamerikanische Bevölkerung zusammensetzt. Das sind also die Iren, das sind die Süddeutschen vor allem, das sind Teil der Polen, das sind Jugoslawen, das sind also die Armutsregionen, Süditaliener in Europa, die ihren Bevölkerungsüberschuss in diesen Jahren abgegeben haben, also des letzten Jahrhunderts, an die neue Welt. Das heißt, es existierte bis hin zum Ersten Weltkrieg die Möglichkeit, die Bevölkerungsüberschüsse immer wieder abzugeben, vor allem nach Nordamerika, aber natürlich auch in andere Erdteile. So, dieses relative Gleichgewicht, das natürlich auch mit sehr viel Unmenschlichkeit und entsetzlichen Verhältnissen verbunden war, war nach dem Ersten Weltkrieg blockiert, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, die Auswanderungsländer wollten nicht mehr in dem Maße aus Einwanderungsländer sein, haben kontingentiert, haben die Bedingungen hochgeschraubt und die osteuropäischen Länder waren durch Versailles sozusagen von ihren, dadurch, dass neue Nationalstaaten gegründet wurden, von ihren alten Zentren abgeschnitten, aber damit auch von der Möglichkeit der internen Migration. Denn Berlin ist ja eine Stadt, die aus Schlesiern besteht im Wesentlichen, die von Schlesien innerhalb des Preußischen Reiches damals nach Berlin emigriert sind. Nach der Schaffung der Nationalstaaten 1918-19 war das natürlich weg, diese innere Migration. Und diejenigen, die in Warschau zu viel waren, konnten nicht in irgendwelche anderen russischen Zentren oder österreichischen Zentren, also für Galizien, emigrieren. Das war vorbei. Und dann haben diese Länder begonnen, sich selber zu industrialisieren, sich eigene Strukturen zu schaffen, und gleichzeitig war der Bevölkerungszuwachs enorm. Ja, Polen hat, glaube ich, in diesen Jahren über 10 Millionen Menschen zugenommen in der Zwischenkriegszeit. Und das war vor allem landwirtschaftliche Bevölkerung. Und dadurch wurde es unmöglich, dass landwirtschaftliche Überschüsse exportiert wurden, weil sie im eigenen Land verbraucht wurden. Und damit fehlte zugleich das Kapital für die industrielle Entwicklung. Das heißt, es entsteht ein Circulus Viciosus, so nennen das die Bevölkerungswissenschaftler, wo die Verarmung auf dem Land, der Mangel an Kapitalakkumulation, die Verarmung der Städte mit sich bringt und die gesamte Entwicklung blockiert ist. Ja, so werden ja auch heute einzelne Länder der dritten Welt auch immer wieder beschrieben. Das heißt, dass im Grunde die Überschüsse, die das Land bräuchte zur eigenen Entwicklung, sofort wieder weggefressen werden, sage ich in Anführungszeichen, von den Menschen, die nachwachsen. Und dadurch einfach kein Kapital ist, um die Entwicklung grundlegend zu beeinflussen und zu verändern. Und genau diese Situation ist in der Zwischenkriegszeit sehr viel analysiert worden, auch von den Polen selber. Sie haben deswegen Kolonien gefordert. Sie haben deswegen schon 1938 gefordert, die Juden nach Madagaskar umzusiedeln, um im Inneren Platz zu schaffen, den Bevölkerungsüberschuss innerhalb gewisser Grenzen jedenfalls loszuwerden. Und genau an diesem Punkt der Analyse setzen auch die Nazi-Ökonomen und Strukturplaner ein. Sie sagen, das ist das zentrale Problem Osteuropas und Südosteuropas. Und bevor wir dieses Problem nicht lösen, können wir unsere ganzen sonstigen ökonomischen Ausbeutungspläne vergessen. Weil wir einfach nicht an die ökonomischen Strukturen rankommen, weil diese Länder keine Überschüsse produzieren, die wir ausbeuten könnten. Und die Menschen so in den einzelnen kleinen Landwirtschaften sitzen, dass wir ihre gar nicht habhaft werden als industriell verwertbare Lohnarbeiter. Und da haben sie gesagt, das muss mit einem einmaligen, gewalttätigen Akt sozusagen gemacht werden. Und sie haben aus dem Vokabular sozusagen, mit dem früher Überbevölkerung abgebaut worden ist, nämlich aus dem Vokabular, also das mit der Bezeichnung Auswanderung, Evakuierung, haben dieses Vokabular übernommen für ihre Politik von Umsiedlung. Und haben es dann in den Jahren 1940, 41 in einen Begriff transformiert, der Ermordung meinte. Einfach deswegen, weil in ihrem Machtbereich keine Regionen waren, in die Bevölkerungsschüsse, Überschüsse, ich sag das immer in Anführungszeichen, hin hätten auswandern können. Ja, insgesamt galten diese Länder als überbevölkert. Natürlich ist Überbevölkerung kein objektiver Begriff. Man kann das mit sich mit ganz unterschiedlichen Methoden sich mit Bevölkerungszuwachs auseinandersetzen, und man kann dazu ein ganz unterschiedliches Verhältnis haben. Wichtig aber in unserem Zusammenhang ist, dass es eine international akzeptierte theoretische Überlegung war, wie man wirtschaftliche Entwicklung befördern kann, und das ist natürlich auch heute noch. Ja. Und die Nazis selber haben ja neben den Techniken des Massenmords auch versucht, die Techniken also der negativen Geburtenpolitik zu entwickeln. Das beschreiben wir ja hier. Das gehört in denselben Zusammenhang. In diesen Zusammenhang gehört natürlich auch die Arbeitsmigration, die sie auch organisiert haben in Form von Zwangsarbeit. Auch das hatte nicht nur damit was zu tun, dass man Leute im Deutschen Reich brauchte, das selbstverständlich auch während des Krieges, es hatte auch damit zu tun, dass es eine Möglichkeit war, den Bevölkerungsüberschuss in den Ländern, aus denen diese Zwangsarbeiter kamen, also das waren ja vor allem osteuropäische Länder, waren natürlich auch Holländer hier, aber wesentlich weniger und oft freiwillig auch, diesen Bevölkerungsüberschuss zu mindern. sprich Saison, Wanderarbeit, Arbeitsmigration. Bij het lezen van het boek Vordenker der Vernichtung, dat geschreven werd door Guts Ali en Susanne Hein, kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat de nazi-bureaucraten die daar beschreven werden hun eigen geestelijke ellende projecteerden op de bevolking in Oost-Europa. En ik vroeg aan Guts Ali in hoeverre het daarmee eens was. Also het probleem is dat we ons in dit boek natuurlijk einmal in die köpfen der Nazitäter hineinversetzen. Also wir versuchen, die Dinge mit ihren Augen zu sehen, also und uns vorzustellen, wie sie gedacht haben mögen. Und das, denke ich, ist sehr wichtig, dieser Zugang. Das ist zwar sehr beschwerlich und oft auch unangenehm, muss ich sagen, aber wir versuchen zu rekonstruieren, wie hat ein Mann wie Heydrich gedacht. Und wie ist möglicherweise auf solchen Sitzungen, deren Protokolle wir nicht kennen, argumentiert worden. Das ist eigentlich ein gewisses Ziel, was wir haben. Das heißt, wir argumentieren durchaus immanent und versuchen immanent, den Diskussionsprozess zu rekonstruieren. Dann ist es klar, mit der Überbevölkerungstheorie, das kann man natürlich ideologisch und theoretisch kritisieren, das tun wir auch an ein, zwei Stellen am Anfang. Man kann sagen, es ist furchtbar einfach, jede Krisenerscheinung in der Wirtschaft und im Kapitalismus insbesondere sozusagen als Bevölkerungsproblem umzudefinieren. Das legt die Überbevölkerungstheorie nahe. Das heißt, es ist eine Theorie, die mit mehreren Variablen arbeitet, also mit dem Nahrungsmittelspielraum, mit der Konsumtion und der Bevölkerungszahl. Und eine von diesen drei Varianten oder alle drei kann man gleichzeitig variieren und bestimmte Systeme neigen dazu, oder bestimmte Ökonomen den Hebel an der Bevölkerung anzusetzen. Und das haben nun die Nazis ganz explizit getan. Das war sozusagen ihre Methode der Modernisierung. Dabei muss man sehen, es ist die billigste Form der Modernisierung. Ja, sie erfordert nämlich keine langfristigen Kredite und auch die schnellste. Entscheidend an all dem, was im Nationalsozialismus getan wurde, ist der unglaubliche Zeitdruck. Also der Zeitfaktor. Dass all das, was sie vorhatten und machen wollten, so möglichst innerhalb von Monaten oder Jahren oder ganz kurzer Frist realisiert werden musste, entweder wegen des Krieges oder weil die Leute so ehrgeizig waren oder also weil die möglichst vermeiden wollte, dass irgendwelche Widersprüche aufbrechen. Das ist ganz wichtig. Also wir akzeptieren dann in diesem Buch sozusagen die Überbevölkerungstheorie als gegebene Grundlage, auf der Ökonomen zwischen Washington und Moskau und Berlin bis heute argumentieren und zeigen, was mit dieser Überbevölkerungstheorie in einer historischen Extremsituation gemacht worden ist, wohin sie führen kann. Das ist jedenfalls ein Aspekt unserer Darstellung. Ja. Der andere Aspekt unserer Darstellung ist umgekehrt. Die Vorstellung über den Völkermord sind ja diejenigen, ist ihm ja so, dass sie sozusagen jeder theoretischen Grundlage und jedes wirklichen Eigeninteresses entbehren. Ja, dass sie rationell nicht nachvollziehbar sind. Das und warum, und hier wird gerade immer auch argumentiert mit dem Arbeitskräftemangel in der Kriegszeit, dass man also Juden im Jahr 1942 deportiert hatte, wo man jeden Zug und jeden Güterwaggon brauchte, um sie umzubringen. Da wird gesagt, das ist besonders irrational und unverständlich. Und gegen dieses sehr breite Vorverständnis der nationalsozialistischen Rassen- und Bevölkerungspolitik argumentieren wir ja an in diesem Buch. Und wir sagen sozusagen, nein, es gibt im Hintergrund eine theoretische Grundlage, ja, die auch allgemein akzeptiert ist, in die man sich hineinversetzen kann, die, für, die diskutierbar ist, die kommunizierbar ist, die nichts mit einem wahnwitzigen Diktator zu tun hat, die diese Völkermorde im Herrschaftskalkül in Anführungszeichen sinnvoll machten. Also herrschaftsrational. Das versuchen wir ja nun auf diesen 500 Seiten in irgendeiner Form, ich hoffe einigermaßen überzeugend, zu erklären. Als laatste vroeg ik Götz Ali wat hij vond van de mening van Elie Wiesel en anderen die vinden dat de Holocaust in principe niet te begrijpen valt en dat er geen rationele wijze zijn om dat te reconstrueren en dat ook in het onderzoek niet gedaan zou moeten worden. Het boek van Susanne Heim en Götz Ali is heel duidelijk een voorbeeld van een onderzoek dat wel de planmatige achtergronden van de Holocaust probeert te schetsen. En ik vroeg Götz Ali wat hij van het standpunt van bijvoorbeeld Elie Wiesel vindt. Also ich kann das natürlich nachvollziehen. Also das sind ja jüdische Autoren, die da sagen, also dass Auschwitz eben das Zentrum der Ermordung der europäischen Juden ist und das insofern einmalig ist, also dass der Begriff der Uniqueness, also des Holocaust, der hier immer eine Rolle spielt. Und wenn man das nun in Verbindung setzt mit der Ermordung der deutschen Geisteskranken, mit der Ermordung der sowjetischen Soldaten, mit dem Aushungernlassen der Stadt Leningrad, dann wird darin eine Relativierung gesehen des Mordes an den europäischen Juden. Das heißt, der Einmaligkeitscharakter tritt zurück gegenüber einem gesamten bevölkerungsmörderischen Konzept, wo, so formulieren wir das ja, die Ermordung der jüdischen Bevölkerung Europas sozusagen der vorgezogene und am weitesten verwirklichte Teil im Zweiten Weltkrieg war. Und wir gehen davon aus, dass noch sehr viel mehr Bevölkerungsgruppen ermordet worden wären, und das versuchen wir auch an vielen Beispielen und Konzepten zu belegen. Immerhin gingen die Deutschen davon aus, je nach Berechnung, dass in Europa 30 bis 50 Millionen Menschen damals zu viel lebten, also in dem Europa, das sie besetzen wollten, so etwa bis zum knapp vor dem Ural. Und in Bezug auf die Sowjetunion sind ja die Konzeptionen des Völkermords also noch sehr viel weitgehender formuliert worden als gegenüber den Juden. Wobei natürlich, das muss man immer sagen, und das ist auch ein zentraler Unterschied, bei der jüdischen Bevölkerung Europas ging es darum, alle ohne Ansehen ihrer Qualifikation, Nützlichkeit im Einzelnen zu ermorden. Ja. Während in Bezug auf die osteuropäischen Völker immer Selektionsprozesse gedacht waren. Das ist natürlich in der Praxis, sah das oft ganz anders aus. Ja, das muss man hier mal außen vor lassen. Also bei der Massenerschießung eines ganzen Dorfes findet natürlich keine Selektion statt. Aber gedacht in den konzeptionellen Überlegungen war es so, bestimmte minderwertige Teile in Anführungszeichen der Bevölkerung auszusortieren und andere entweder als Arbeitssklaven oder sogar möglicherweise als deutsch zu machende überleben zu lassen. Und das galt für die jüdische Bevölkerung nicht. Die Ermordung der jüdischen Bevölkerung war, so sehen wir das, als Einstieg gedacht, um überhaupt erstmal ein gewisses Minimum an bevölkerungspolitischem Spielraum und Bewegungsfreiheit in diesen sehr festgefügten europäischen Strukturen, die sind ja sehr eng, verschachtelt, unbeweglich im Grunde, damit schlagen wir uns ja auch heute noch rum, um da erstmal mit Gewalt eine Bresche zu schlagen, über die in unterschiedlichen besetzten Ländern auch ganz unterschiedliche Ziele verfolgt wurden. Ja, die Ziele waren natürlich in Holland nicht völlig gleich mit denen in Polen oder so, oder in der Tschechoslowakei. Aber es waren immer Ziele, die erleichtert werden konnten, wenn man die jüdische Bevölkerung deportierte.